Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Der Moderator der Radiosendung Umwelt Live diskutiert mit Christina und Flavia zum Thema Bio-Lebensmittel direkt vom Bauern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, salü und herzlich willkommen bei Umwelt Live, der Sendung, bei der nicht theoretisch über Umweltschutz geredet wird, sondern bei der wir mit Leuten sprechen, die aktiv am Umweltschutz mitwirken. Und wie immer können Sie nach dem Gespräch im Studio anrufen. Vorwahl 031 und dann 329 3290 und unsere Gäste zum Thema befragen. Gerade wenn es um die Umwelt geht, sind nicht nur die großen Initiativen wichtig, sondern auch und vielleicht gerade kleinere Projekte, denn solche Projekte zeigen, dass jeder Einzelne etwas für die Umwelt tun kann. Doch sehr oft wird über solche Projekte in den Medien nicht berichtet. Wir von Umwelt Live legen Wert darauf, gerade auch solche Projekte zu präsentieren und sind immer für Vorschläge von unseren Hörerinnen und Hörern dankbar. Wenn Sie uns ein solches Thema vorschlagen oder vielleicht auch sonst etwas kommentieren möchten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an umweltlive, ein Wort und live mit V, @rb.ch. So, nun aber zu unserem heutigen Thema und unseren Studiogästen. Bio-Lebensmittel direkt vom Bauern, das ist unser heutiges Thema. Und dazu haben wir Flavia und Christina zu uns ins Studio eingeladen. Grüezi. Salü. Flavia und Christina, zwei von den drei Frauen, die vor 4 Jahren die Initiative Bio-Abo gegründet haben. Bei Bio-Abo kann man Biokost, also Gemüse und Obst, aber auch Käse und Eier, direkt beim Bauern, beim Bio-Bauern bestellen und bekommt alles nach Hause geliefert. Hinter Bio-Abo stehen 3 Frauen. Ist das Zufall, Christina? Kann ich nicht sagen. Männer sind natürlich auch im Umweltschutz und so aktiv, aber ich glaube, dass gerade bei kleineren Initiativen oder Projekten, bei denen es oft mehr um praktische Alltagsprobleme geht, mehr Frauen mitmachen. Was meinen Sie dazu, Flavia? Ich bin der Meinung, dass Frauen einfach praktischer denken als Männer. Umweltschutz und gesundes Essen sind gut, aber damit das kein Hobby bleibt, sondern alltägliche Gewohnheit wird, braucht man Lösungen, die praktisch sind und Zeit sparen. Und welches praktische Problem löst Bio-Abo? In einer Durchschnittsfamilie arbeitet auch die Frau. Trotzdem ist es meistens auch die Frau, die sich ums Einkaufen und Kochen kümmert. Flavia? Ja, und da schafft man es eben oft nicht, zum Biomarkt zu gehen oder zum Biogemüseladen. Und deshalb ist uns die Idee mit dem Lieferdienst gekommen. Und wir waren die Ersten, damals vor 4 Jahren. Ihr sprecht von der Durchschnittsfamilie. Aber ich habe den Eindruck, dass sich immer noch nur bestimmte, kleinere Bevölkerungsgruppen für Biokost interessieren. Sagen wir mal Leute, die Geld haben und die sich gesund ernähren wollen. Ist mein Eindruck richtig, Flavia? Heute nicht mehr. Im ersten Jahr waren unsere Kunden wirklich vor allem Ehepaare oder Familien mit relativ hohem Einkommen und auch meistens Leute, die studiert haben. Aber das hat sich geändert. Mittlerweile ist es so, dass unsere Kunden aus allen Bevölkerungsgruppen kommen. Studenten-WGs, alleinerziehende Eltern, überarbeitete Manager und normale Durchschnittsfamilien. Ja, und ein Grund dafür ist auch, dass die Preise für ökologisch produzierte Lebensmittel gesunken sind. Von Bekannten und Kollegen höre ich, dass manche eine Zeit lang Bio-Lebensmittel beim Bauern bestellen und dann aber wieder damit aufhören. Und meistens ist der Grund der, dass sie oft Gemüse bekommen haben, das zwar toll und gesund aussah, aber sie wussten nicht, wie man das kocht. Dann haben sie ihr Bio-Gemüse sicher nicht bei Bio-Abo bestellt. Wieso? Wir haben doch gesagt, Frauen denken praktisch. Die meisten Frauen kaufen in Supermärkten ein, weil das praktisch und zeitsparend ist. Aber viele regionale Gemüsearten, also Gemüse, das hier in der Umgebung von Bern wächst und von den Biobauern geschickt wird, und das gilt besonders für Wintergemüse, werden in den Supermärkten überhaupt nicht verkauft. Daher kennen viele Frauen und Männer, vor allem natürlich die Jüngeren, diese Sachen einfach nicht. Und deshalb haben wir eine Website mit Rezepten eingerichtet. Für alle Gemüsearten, die von den Biobauern, mit denen wir zusammenarbeiten, geliefert werden, bieten wir dort Informationen und verschiedene Rezepte an. Wir müssen alle erst wieder lernen, uns von regionalen Produkten zu ernähren. Denn wenn Bioprodukte zum Beispiel aus Argentinien in die Schweiz transportiert werden, dann kann man das nicht mehr umweltfreundlich nennen. Und wir waren die Ersten, die diesen Service angeboten haben. Aber jetzt machen das auch andere Lieferdienste für Biokost. Unsere Konkurrenz hat eben gemerkt, dass so ein Service wichtig ist. Richtig, die Konkurrenz. Ihr seid bis jetzt noch eine kleine Initiative, eine kleine Firma, aber eure Kundenzahlen wachsen. Stören da die anderen Anbieter nicht? Wir sind inzwischen so weit, dass wir uns allen ein Gehalt zahlen können, von dem wir leben können. Vorher hatten wir immer noch andere Jobs nebenbei. Und das ist natürlich schön so. Aber wir finden es gut, dass es noch andere Anbieter gibt. Das bedeutet nämlich, dass es immer mehr interessierte Kunden gibt. Und das ist gut für uns, für die Menschen, die sich gesünder ernähren und für die Umwelt. Es ist unserer Meinung nach überhaupt besser, wenn es keine sehr großen Anbieter gibt. Große Firmen sind große Organisationen mit viel Verwaltung, mit viel Personal, aber ohne persönliche Beziehungen. Und da kann das Geldverdienen sehr schnell wichtiger werden als die Umwelt. Das passiert bei kleinen Firmen nicht so schnell. Flavia, Christina, vielen Dank für das Gespräch. Nach der Werbepause sind dann Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir warten schon gespannt auf Ihre Fragen. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, salü und herzlich willkommen bei Umwelt Live, der Sendung, bei der nicht theoretisch über Umweltschutz geredet wird, sondern bei der wir mit Leuten sprechen, die aktiv am Umweltschutz mitwirken. Und wie immer können Sie nach dem Gespräch im Studio anrufen. Vorwahl 031 und dann 329 3290 und unsere Gäste zum Thema befragen. Gerade wenn es um die Umwelt geht, sind nicht nur die großen Initiativen wichtig, sondern auch und vielleicht gerade kleinere Projekte, denn solche Projekte zeigen, dass jeder Einzelne etwas für die Umwelt tun kann. Doch sehr oft wird über solche Projekte in den Medien nicht berichtet. Wir von Umwelt Live legen Wert darauf, gerade auch solche Projekte zu präsentieren und sind immer für Vorschläge von unseren Hörerinnen und Hörern dankbar. Wenn Sie uns ein solches Thema vorschlagen oder vielleicht auch sonst etwas kommentieren möchten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an umweltlive, ein Wort und live mit V, @rb.ch. So, nun aber zu unserem heutigen Thema und unseren Studiogästen. Bio-Lebensmittel direkt vom Bauern, das ist unser heutiges Thema. Und dazu haben wir Flavia und Christina zu uns ins Studio eingeladen. Grüezi. Salü. Flavia und Christina, zwei von den drei Frauen, die vor 4 Jahren die Initiative Bio-Abo gegründet haben. Bei Bio-Abo kann man Biokost, also Gemüse und Obst, aber auch Käse und Eier, direkt beim Bauern, beim Bio-Bauern bestellen und bekommt alles nach Hause geliefert. Hinter Bio-Abo stehen drei Frauen.